Hallo Leute, schön euch wieder bei uns zu haben. Direkt aus dem Jahre 2006 in Würzburg, Bayern, wird es gepodcast mit Paul Alvarez Löblich. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Englisch und Spanisch verfügbar. Este podcast también está disponible en castellano bajo el nombre Podcasteando. This podcast is also available in English by the name Podcasteando. So, was haben wir für heute? Heute ist der erste Tag, in dem wir gepodcasten werden. Und zwar im Jahre 2006 natürlich. So, ich habe entschieden, irgendwie muss ich euch auch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen. Und natürlich, nachdem ich euch alles Gute zum 2006 wünsche, will ich euch heute ein extra Lied vorspielen. Und zwar, wir werden heute fünf Lieder haben. Was für ein Wechsel, ha? So, ich hoffe persönlich, dass ihr alle sehr, sehr schöne Ferien gehabt habt, die Ferien hatten, und dass Weihnachten bei euch total schön war und dass ihr einen tollen Rutsch gehabt habt und dass 2006 ein wunderbares Jahr für uns alle und für euch alle wird. Fangen wir an mit, was heute gut sein wird. Um anzufangen, will ich euch eine Gruppe aus Buenos Aires, Argentina, vorstellen. Die habe ich in meiner Liste seit sehr langer Zeit und ich wollte immer was von denen hier in der Sendung präsentieren. Sie spielen ausschließlich Reggae und sind recht gut. Die sind auch eine Unmenge von Leuten, die sind 10 oder so Mitglieder in dieser Gruppe. Federico, José, Ricky, Sergio, Florencia, Dolores, Claudio, Santiago und Paul sind die Leute von Ruta Roots von Buenos Aires, Argentina. Und ich werde euch ein absolut geniales Lied von denen präsentieren. Es heißt No me mires espejo. Also schau mich nicht an, Spiegel. Und diese Gruppe ist auch recht jung. Sie spielen erst seit einem Jahr und professionell erst seit wenigen Monaten. So, ganz exklusive Musik, wie immer hier in Podcasteando. das nenne ich ein Jahresbeginn. So, was hält ihr von Ruta Roots? Ich würde gerne hören, was ihr dazu zu sagen habt. podcastiando@gmail.com, unsere E-Mail-Adresse. Alle Kommentare immer, immer willkommen. Ich habe diese Stimme am Ende des Lieds, die von der Frau, so gerne, so gerne. Von denen habe ich noch ein paar Lieder. Und ich werde die eventuell auch präsentieren hier in Podcastiano, in Gepodcast, Entschuldigung, Podcastiano heißt auf Spanisch. Und ich bin sicher, ihr werdet die alle lieben. Die sind recht, recht cool. Gehen wir dann weiter. Unsere nächste Gruppe kommt aus Venezuela, mein Heimat. Ist eine kleine Gruppe, Quatsch, eine geniale Gruppe aus einer kleinen Stadt, müsste man sagen. Kleine Stadt heißt Barquisimeto und die Gruppe heißt Radiofonica. Und sie sind so abwechslungsreich. Sie haben mir drei Lieder geschickt oder so. Und sie sind alle so unterschiedlich. Diese Leute sind sehr, sehr flexibel, muss ich sagen. Und dieses Lied ist das Unwahrscheinlichste, was ich aus einer kleinen Stadt in Venezuela erwartet hätte. Lassen wir es so und lasst euch überraschen mit 1967 von Radiofonica. Yo me quedo con los pelos largos, con la tele y con la Rickenbacker, escuchando Beatles en los acetatos, y con las chicas que muestran sus piernas con sus minifaldas y bikinis. Aunque yo prefiero las de pantalón caliente, cuando mi guitarra dice ser el día en que pasarás en mi nuevo carro Impala rojo, que conduzco con esos anteojos que marcan Ray-Ban en la esquina superior del lente izquierdo, que yo siento que hacen que los chicos se enloquezcan como cuando ven a Elvis Presley en la TV. Y así conseguiré una chica que usará ese pantalón de corte bajo y que luzca como Bridget Bardot, y haga muchas miradas en el auto sin el sábado por la noche. Que el 67 será el año de mi vida, y si algún día me escucharás en aquella estación de radio, fotos en mis acetatos, en la portada de mis acetatos. Von Radiofonica aus Venezuela. War das nicht genial? War das nicht cool? Also diese Vibe, diese total coole Vibe aus den 60er Jahren, sie haben das so gut übernommen. Genial. Diese Leute sind einfach klasse. Wartet auf neue Sachen von denen bald. Ich bin in Kontakt mit denen und hoffentlich bekommen wir in den nächsten Wochen was Neues von denen. Es wäre einfach klasse. Radiofonica sind die Geschwister Ronald und Ronnie Mendez, Orlando Aranguren und Luis Bueno. Gehen wir weiter. Die nächste Geschichte ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, eigentlich sehr interessant und es hat mich so sehr gefreut, E-Mails von diesem Mann zu bekommen. Aus Spanien schreibt uns Gerardo Domínguez, ja? Der erzählt uns, dass er dass er ursprünglich aus Uruguay kommt und dass er seit 20 Jahren in Spanien wohnt, ja? Der hat schon immer Musikinstrumenten gespielt und Musik selber geschrieben und also komponiert und gesungen, aber nur als Hobby. Er hat eine ganz verschiedene Arbeit, die gar nicht mit Musik zu tun hat. So, er lässt nur so, er macht weiter, wenn er Freizeit hat und so weiter. Und er hat unser Podcast in der iTunes Music Store zufälligerweise gefunden und hat entschieden, dass er uns diese Musik uns schicken sollte. Und ich bin so gefreut, dass er es gemacht hat. Er hatte nie die Chance gehabt, seine Musik zu präsentieren. Und in den letzten Zeiten hat er, ich glaube vor einem Jahr oder so, hat er angefangen, seine Musik selber aufzunehmen, zu masterisieren und dann in seinem Macintosh irgendwie professionell zu stellen. Und er hat es panartist.com geschickt. Das ist so eine Art Label für Indie-Musikanten. Und sie haben entschieden, das in Internet zu verkaufen, ja, in der iTunes Music Store. So, jetzt könnt ihr auch seine Musik im Internet kaufen und es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr. Ich habe von denen drei Lieder bekommen und ich habe wirklich eine schwierige Zeit gehabt, mich zu entscheiden, welches Lied ich euch vorspielen soll. Ich habe mich dann für eine entschieden, es das heißt La Cara, das Gesicht, und es ist so was für ein gutes Lied. Und dieser Typ soll nicht ein Profi sein. Also, Gerardo und sein Projekt Papel Mojado mit La Cara. Sé que tras la risa dibujada oculta algo. Sé que tras la gracia de sus manos hay un llanto. Carga con su acento de extranjero. Es un pasajero sin maletas y sin causa. Sé que tras el rostro de payaso hay una pena. Sé que por la risa de los niños se desvela. La esperanza muere cada día y resucita. Es un extranjero de la vida y de la espera. Gerardo Gutiérrez und La Cara. War das nicht cool? Also, hör mal zu. Dieser Typ schreibt seine Lieder, ja? Der spielt Instrumenten, der singt, der nimmt es auf, der editiert es im Computer und das ist das Ergebnis. Ah, es gibt eine Linie, die trennt die Genien von den normalen Menschen, von dem Rest von uns. Und dieser Typ hat es überschritten. Also, Gerardo, tausendmal Dank. Danke, danke, danke für so tolle Lieder, für so ein geniales Musik. Jetzt gehen wir weiter zu einer Gruppe, die wir schon mal vorgespielt haben. Es handelt sich um Limonada. Vor 2 Wochen habe ich den präsentiert. Und ich habe dann auch letzte Woche, letzte Sendung gesagt, dass sie ein neues Album haben. Es ist noch nicht zu verkaufen, also man kann es nicht kaufen in Argentinien. Aber ich habe alle Lieder bekommen. Also ich bin so überglücklich, Sie können sich gar nicht vorstellen, weil dieses Album ist so genial. Sie benutzen die unglaublichsten Instrumenten, die es gibt. Sie mischen 1000 verschiedenen lateinamerikanischen Instrumenten mit manche auch lateinamerikanischen Rhythmen, mit dann eher westlichen Rhythmen, europäischen Sachen und es klingt so cool. Dieses Lied heißt Crudo Invierno und das bedeutet so viel wie hartes Winter. Und die Gruppe ist Limonada Latina und ihr könnt sie besuchen bei limonadalatina.com.ar und es gibt sogar ein paar Lieder zum Runterladen. Also sehr, sehr so empfehlen. Und also letzte Sendung habe ich euch nicht vorgespielt von dieser neuen CD, aber jetzt hier von Limonada, Crudo Invierno. Genieß es. Trabajo por las mañanas y no amaneció. Resaca de bife y vino de un bodegón. Un cóctel de té de hierbas y algo de limón. Limón, limón. Para curar las penas del corazón. Ahora ya puesta en su marcha para el vapor. El invierno se vino crudo sin tu amor. Por las mañanas y no amaneció. Resaca de bife y vino de un bodegón. Un cóctel de té de hierbas y algo de limón. Limón, para curar las penas del corazón. La marcha puesta en su marcha para el vapor. El invierno se vino crudo sin tu amor. Latina. das ist, was ich meine. Also Mischungen von verschiedenen Rhythmen, von verschiedenen Musikarten, von verschiedenen Instrumenten, die machen es irgendwie so plötzlich so frisch, so erfrischend, so interessant, so neu, so einfach anders. Ah, das habe ich sehr genossen. Also das ganze CD, die ganze CD, tut mir leid, es ist recht, recht gut. Es gibt sogar ein paar nette Versionen vom alten CD und, oh Gott, ich bin sicher, ihr werdet genauso sehr genießen wie ich. Bevor wir weitermachen, ich wollte euch daran erinnern, dass wenn ihr die Musik, die ich hier präsentiere, genießt und diese, also den Moderator halbwegs toleriert und wenn ihr ein bisschen helfen wollt, ihr könnt jederzeit zu unserer Website gepodcast.tk vorbeischauen und da ein paar Euro spendieren, sodass wir ein besseres Mikrofon kaufen können und so weiter. Mit ein paar Euro, ich meine auch so um die 2 Euro oder sowas. Nur als Hilfe, nur so, dass wir alles ein bisschen mehr genießen können. Es wäre sehr, sehr, sehr nett von euch. Dafür bräuchtet ihr nur PayPal oder Überweisung oder egal was. Also einfach reinkommen, gepodcast.tk und da auf der rechten Seite, nachdem ihr euch natürlich schon die Sendung abonniert habt, umsonst, auf Spendieren mit PayPal klicken und dann irgendwelche Menge spendieren. Das wäre einfach großartig, dass wir unbegrenzt weitermachen können. Um unser Podcast zum Ende zu bringen, will ich euch eine Gruppe, die erst seit kurzem an Podcastiando, an unser Projekt, an Gepodcast teilnimmt. Sie heißen Z. Das ist S-Z-E-D. Und sie kommen aus Santiago de Chile in Chile. Die haben einen sehr, sehr merkwürdigen Stil. Also merkwürdig im guten Sinne. Die sind recht cool. Und sie haben auch so unterschiedliche Rhythmen und einfach genial. Also wegen solcher Gruppen ist, dass ich alternativen Rock lieben muss. Solche Musik könnte ich den ganzen Tag hören. Und die Lieder sind auch alle ziemlich unterschiedlich. Also freut ihr euch auf Neues von Z, aber heute, nada es imposible aus ihrem Demo, das bedeutet nichts ist unmöglich. So ein bisschen à la Toyota. Nichts ist unmöglich von Z. Aber laut. Toda mi mente cruza en silencio. Siento, podrías verme simular esta expresión. Todo me deja en esta espera hacia un sensible desahogo espiritual que va creciendo en este tiempo junto a las ganas de romper esta ansiedad. ist unmöglich von Z. Wenn die Gruppen in Chile so gut wie diese sind, ich will viele mehr haben. Ich glaube, wir haben nur 2 Gruppen aus Chile bis jetzt. Und die sind beide so talentiert. Von den einen habe ich schon einmal ein Lied gespielt. Ich habe nicht mehr im Kopf, welches es ist. Aber Gott, die sind gut. Die sind verdammt gut. Ah, alles klar. Das war unsere Sendung für heute. Und ich habe gerade verkackt unser Outro mit der Musik. So, ich werde es neu anfangen und er wird mich entschuldigen. Das meinte ich jetzt. Also gut, Leute, das war unser Show für heute Abend. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt es so sehr genossen wie ich. Fragen oder Kommentare könnt ihr mir gerne zu podcastando@gmail.com senden. E-Mails von Produzenten und Labels sind auch immer willkommen. Mehr Info findet ihr im Blog vom Show, gepodcast.tk, sowie Möglichkeiten, um die Sendung kostenlos zu abonnieren oder direkt da in der Webseite zu hören. Auf polnischen Feuerwerken, das hier wurde gepodcast mit Paul Alvarez Löblich. Ihr sabt, portense mal, pasen la bien und frohes 2006. Ciao!